Das Zentralkomitee der Partei der Arbeit Koreas gab am 28. Juni zu Ehren des Sondergesandten des ersten Sekretärs des ZK der KP Kubas und seiner Begleitung ein Essen. Dazu waren eingeladen Salvador Antonio Valdez Mesa, Mitglied des Politbüros des ZK der KP Kubas und stellvertretender Vorsitzender des Staatsrates der Republik Kuba, der als Sondergesandter des ersten Sekretärs des ZK der KP Kubas, Raul Castro Ruz, der TVRK einen Besuch abstattet und seine Begleitung, sowie die Mitarbeiter der Botschaft der Republik Kuba in der TVRK. Ri Su-yong, Mitglied des Politbüros und stellvertretender Vorsitzender des ZK der PDAK und die Mitarbeiter der betreffenden Bereiche waren dabei zugegen.